Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 18. Folge der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Meine Gäste sind heute Lale Rodgar-Kiadara und Kurt Palm, welche beiden ich nun ohne fiese Matenten in eben dieser Reihenfolge zu Wort kommen lassen möchte. Christliche Elemente in der aztekischen Religion. Am frappantesten sind jedoch die Ähnlichkeiten zwischen der Religion der Mexikaner und dem Christentum. Die Krone ihres Kaisers, der zugleich der höchste Priester war, hatte fast dieselbe Form wie die päpstliche Tiara. Ihre Mythologie kann die Geschichten von Eva und der Schlange, der Sintflut und dem babylonischen Turmbau. Sie besaßen in etwas transformierter Gestalt das Institut der Taufe, der Beichte und des Abendmahls. Sie hatten Klöster mit Mönchen, die ihr Leben mit Vigilien, Fasten und Geißelungen verbrachten. Sie erblickten im Kreuz ein heiliges Symbol und hatten sogar eine Ahnung von der Dreieinigkeit und der Inkarnation. Ihre Sittengebote zeigen manchmal eine fast wörtliche Übereinstimmung mit der Bibel. Eine ihrer Lehren lautete: Halte Frieden mit allen, ertrage Schmähungen mit Demut, Gott, der alles sieht, wird dich rächen. Und eine andere: Wer eine Ehefrau zu aufmerksam ansieht, begeht Ehebruch mit seinen Augen. Ihre Religion war jedoch ganz ebenso wie die damalige christliche, befleckt durch die Sitte der Menschenopfer, wobei die Kriegsgefangenen die Rolle der Ketzer spielten. Sie wurden an bestimmten Festtagen zum Tempel geführt, wo ein für diesen Dienst bestimmter Priester ihnen mit einem scharfen Beinmesser die Brust öffnete und das noch rauchende und klopfende Herz herausriss, das dann am Altar des Gottes niedergelegt wurde. Dieser Brauch hatte begreiflicherweise den Abscheu der Nachwelt erregt und der Vermutung Raum gegeben, dass die Mexikaner doch nur eine Art Wilde gewesen seien. Doch lässt sich zu seiner Entschuldigung einiges anführen. Zunächst war er auf die Azteken beschränkt, die Tolteken übten ihn nicht und er scheint auch bei jenen im Schwinden gewesen zu sein. Wenigstens gab es in Cholula, der zweitgrößten Stadt Mexikos, einen Tempel des Gottes Quetzalcoatl, dessen Kultus die Menschenopfer durch Vegetationsopfer ersetzt wissen wollte. Sodann trug er keineswegs den Charakter der Grausamkeit und Blutgier, sondern war eine, obschon höchst barbarische, religiöse Zeremonie, durch die der Gläubige sich der Gottheit geneigt zu stimmen suchte, die für so wenig entehrend galt, dass sich bisweilen fromme Personen freiwillig dazu erboten. Er war eine einfache Frucht der Angst und des Aberglaubens und stand moralisch sicher nicht tiefer als die Autodafé der Spanier, deren Motive Fanatismus und Rachsucht waren, und zweifellos höher als die Gladiatorenspieler der Römer, die ihre Gefangenen zum Vergnügen schlachten ließen. Der weiße Gott. Eine der merkwürdigsten Eigentümlichkeiten der mexikanischen Religion war der Glaube an die Rückkehr des soeben erwähnten Gottes Quetzalcoatl, von dem man annahm, dass er vor langer Zeit geherrscht und das Volk in allen möglichen nützlichen Künsten unterrichtet, auch als alle bestehenden gesellschaftlichen Einrichtungen gestiftet habe und schließlich in seiner Zauberbarke davongefahren sei, mit dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren. Nun hatten gerade um jene Zeit die Priester erklärt, dass die Zeit der Wiederkunft des Gottes nahe sei. Er wurde aus dem Osten erwartet und es hieß, dass er sich von den Azteken durch weiße Hautfarbe, blaue Augen und blonden Bart unterscheiden werde. Alle diese Prophezeiungen sollten sich erfüllen. Und dieser rührende Glaube, von den Spaniern in der niederträchtigsten Weise ausgenutzt, war einer der Gründe für die wunderbare Tatsache, dass es einer herumlaufenden Rotte von analphabetischen Banditen gelungen ist, diese Kulturwelt nicht nur zu unterjochen, sondern völlig zu zertrampeln. Dazu kamen noch andere Ursachen, die geringere physische Energie der Eingeborenen, deren Existenz durch das erschlaffende Tropenklima und das jahrhundertelange Leben in Ruhe und Überfluss allmählich etwas Vegetatives, Blumenhaftes angenommen zu haben scheint. Die Ausrüstung der Europäer mit Feuergewehren, Pulvergeschützen, Stahlpanzern und Pferden, lauter Dinge, die den Mexikanern völlig unbekannt waren und auf sie neben der physischen Wirkung auch einen ungeheuren moralischen Druck machen musste. Die höhere Entwicklungsstufe der spanischen Taktik, die der aztekischen etwa ebenso überlegen war wie die makedonische der persischen. Die innere Uneinigkeit des Reichs und der Abfall mächtiger Stämme. Der Hauptgrund dürfte aber darin bestanden haben, dass die ganze Maya-Kultur sich bereits im Stadium der Agonie befand und dass ihr irgendwie bestimmt gewesen sein muss, unterzugehen. In der ganzen uns bekannten Geschichte können wir ja das Schauspiel verfolgen, dass ältere Kulturen durch jüngere unterworfen werden. Die sumerische durch die babylonische durch die assyrische durch die persische durch die griechische durch die römische durch die germanische. Aber immer bemerken wir auch, dass die niedrigeren Kulturen die höheren assimilieren. So übernahmen die Babylonier die sumerische Keilschrift, die Perser die chaldäische Sternkunde, die Römer die griechische Kunst und Philosophie, die Germanen die römische Kirche. Aber in Amerika hat sich nichts dergleichen ereignet. Die indianische Kultur ist spurlos verschwunden. Dieser in der Weltgeschichte einzig dastehende Fall erklärt sich aber eben durch die ebenfalls einzigartige Tatsache, dass ein ganzes Volk nicht von einem anderen Volk, das zwar barbarischer, aber doch auch ein Volk war, unterjocht, sondern von einer ruchlosen Räuberbande ausgeplündert und ausgemordet wurde. Und während längst versunkene Kulturen wie die ägyptische oder die vorderasiatische, von der griechischen und römischen gar nicht zu reden, noch heute auf die geheimnisvolle Weise ihre befruchtenden Wirkungen ausübt, ist durch das schändliche Verbrechen der Konquista die Menschheit um eine hohe und einmalige Art, die Welt zu sehen und damit gewissermaßen um einen Sinn ärmer geworden. Peru. Vielleicht noch höher als die aztekische Kultur stand die ihr verwandte peruanische. Beide Völker zeigen große Übereinstimmungen, scheinen aber nichts voneinander gewusst zu haben. Das ganze Land war mit wahren Wunderwerken der Ingenieurkunst bedeckt, durch endlose Kanäle, Aquädukte und Berieselungsterrassen, zur höchsten Fruchtbarkeit gebracht und nicht bloß in die Breite, sondern auch in die Höhe aufs sorgfältigste bebaut. Selbst über den Wolken waren Obstgärten angelegt. Straßen, die jedes Hindernis überwanden, durchzogen das ganze Gebiet, in dem sie sich bald ausgehauener Treppenfluchten und ausgefüllter Schluchten, bald langer Tunnels und kunstvoller Hängebrücken bedienten. Die Dunkmethoden der Peruaner haben ganz Europa belehrt und von der Einführung des Guanos datiert bei uns eine neue Ära des Ackerbaus. Unerreicht war ferner die Webekunst, die ihnen zugleich durch ein kompliziertes, bis heute noch unidentifiziertes Knüpfsystem die Schrift ersetzte. Auch waren sie Meister im Ziselieren und besaßen ein reguläres Drama. Ihr Staatswesen war eine Art Kommunismus mit aristokratischer Oberschicht und theokratischer Spitze. Und es ist wahrscheinlich nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass unser Erdteil bisher noch keines von ähnlicher Vernünftigkeit und Gerechtigkeit und Wohltätigkeit hervorgebracht hat. Durch ihre genialen Bewässerungsanlagen, ihre Religion, die als höchsten Gott die Sonne und als dessen Schwesterngattin den Mond verehrte und ihren Mumienkult, erinnern sie fast noch auffallender als die Azteken an die Ägypter. Noch weit aufreizender als die mexikanische Eroberung ist die peruanische. Eine Kette infamster Taten der Zücke und Bestialität. Der Name des Schurken, Francisco Pizarro, der nicht umsonst von einer Sau gesäugt wurde, würde es verdienen als sprichwörtliches Sinnbild hinterlistiger Gemeinheit, schamloser Raubgier und viehischer Rohheit, als das entehrendste Schimpfwort, das ein Mensch von anderen entgegenzuschleudern vermag, in der Erinnerung der Nachwelt vorzuleben. Die Geschichte seiner Eroberung ist in Kürze die folgende. Er vereinbarte mit Atahualpa, dem peruanischen Kaiser, eine Unterredung, zu der dieser mit einem großen, aber unbewaffneten Gefolge erschien. Während des Gesprächs gab er plötzlich ein Zeichen, Soldaten drangen aus dem Hinterhalt hervor, hieben die ganze kaiserliche Suite nieder und nahmen Atahualpa gefangen. Dieser, der ebenso wie Montezuma ein Mensch von einer Sanftheit, Zartheit und Noblesse gewesen zu sein scheint, wie sie im damaligen Europa nicht einmal geahnt werden konnte, war anfangs über dieses niederträchtige Vorgehen, das jeder bessere Räuberhauptmann verschmäht hätte, wie erstarrt. Fasste sich aber bald und bewahrte seine Ruhe und Würde so sehr, dass er sich sogar im Gespräch mit dem spanischen Gesindel zu scherzhaften Äußerungen herabließ. Da er bald durchschaute, dass es den Einbrechern hauptsächlich auf seine Schätze ankam, versprach er ihnen als Lösegeld ein ganzes Zimmer bis zur Höhe eines emporgestreckten Mannesarmes mit Gold zu füllen. Pizarro ging darauf ein und schleppte eine unermessliche Beute fort, wie sie bisher in seinem Mutterland noch nie auf einem Haufen gesehen worden war. Als er das Gold beisammen hatte, ließ er den Inka erdrosseln. Aufgrund heuchlerischer Anklagen von so lächerlicher Frechheit und Stupidität, dass sogar einige der übrigen Banditen dagegen Protest erhoben. Dies vollbrachten Christen im Jahre 1533, genau anderthalb Jahrtausende nach der Kreuzigung ihres Heilands. Die Rachegeschenke Amerikas. Pizarro endete wie die meisten Mörder. Er wurde eines Tages von einigen seiner Spießgesellen geschlachtet. Und ganz Spanien hat von seinen amerikanischen Schandtaten keinen Segen gehabt. Es ergab sich immer mehr der entnervenden und verdummenden Gewohnheit, von gestohlenem Gut zu leben. Und in kaum einem Jahrhundert lag es da, wie es bis zum heutigen Tage da liegt. Ein seelenloser, halbtoter Kadaver. Düster, träge, sich selbst verzehrend, seiner eigenen trostlosen Geistesstumpfheit, schauerlichen Herzensöde und wilden Grausamkeit ausgeliefert. Ja, ganz Europa ist von der göttlichen Nemesis ereilt worden, denn es brachte aus der neuen Welt nicht bloß Mais und Tabak, Tomate und Banane, Kakaobohne und Kartoffelknolle, Cochenil und Vanille, sondern auch das Gold und die Syphilis. Die Lustseuche, die Venerie, wurde in kürzester Zeit eine Art Modekrankheit des Zeitalters. Fast alle prominenten Persönlichkeiten jener Tage waren laut den zeitgenössischen Berichten Luitiker. Alexander und Cesare Borgia, Julius II. Und Leo X., Celtes und Hutten, Karl V. und Franz I., der sie sogar auf eine höchst romanhafte Art erworben haben soll, indem sich Mézeray, der Verfasser der berühmten Historie de France, erzählt, der Gatte der schönen Ferronnière, mit der der König ein Liebesverhältnis unterhielt, absichtlich schwer infizierte, um diesen zugrunde zu richten. Und tatsächlich soll dies auch seinen Tod herbeigeführt haben. Die Krankheit war so verbreitet, dass niemand sich scheute, sie offen zu bekennen. Sie war ein Gesprächsstoff der besten Gesellschaft. Ja, es wurden sogar Gedichte auf sie gemacht. Sie ist sicherlich einer der Hauptgründe für die Verdüsterung Europas, die sich seit dem Ausgang des Mittelalters zu verbreiten beginnt. Sie hat in den höchsten und niedrigsten, irdischsten und metaphysischsten Akt des Menschen ein Element des Misstrauens gebracht und ihn damit doppelt vergiftet. Das amerikanische Gold hat sich als ein vielleicht noch größerer Fluch erwiesen als die Syphilis. Die ebenso plötzliche wie massenhafte Entführung von Edelmetall, woran im Mittelalter Mangel geherrscht hatte, hat die Ausbreitung der Geldwirtschaft unmittelbar gefördert. ja überhaupt erst den vollen kapitalistischen Betrieb ermöglicht, die Unterschiede zwischen Arm und Reich maßlos gesteigert und eine allgemeine Teuerung erzeugt, mit der die Löhne nicht Schritt halten konnten. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stiegen die Preise um 100 und 150 bei einzelnen Artikeln sogar um 200 und 250%. Die Rachegeschenke Amerikas an Europa waren Seuche und Not, oder vielmehr zwei Seuchen, Louis und Goldfieber. Jeder will möglichst schnell und mühelos reich werden. Auch die heimische Erde wird gierig nach Schätzen durchwühlt. Und in der Tat werden auch hier neue Edelmetalle entdeckt, die man durch eine vervollkommnende Bergwerkstechnik exploitiert. Wir sehen, die Inkubationszeit ist vorüber. Der Giftstoff wird wirksam und ergreift Kopf, Herz und Mark des europäischen Organismus. Faust. Alle Tendenzen der anbrechenden Neuzeit sind von der Volksfantasie sehr wirksam in eins zusammengefasst worden, in der Figur des Faust. Faust ist Goldmacher und Schwarzkünstler. Durch Wissenschaft und Magie sucht er Reichtum und weltliche Macht zu erlangen. Faust ist Protestant und Theolog. Landsmann Melanchthons, Zeitgenosse Luthers und eine Zeit lang in Wittenberg ansässig. Faust ist Humanist und Liebhaber der Antike. Er erbietet sich, die verloren gegangenen Komödien des Plautus und Terenz wieder herbeizuschaffen, zitiert die Schatten der homerischen Helden aus dem Hades, verbindet sich durch geheimnisvolle Kräfte, verjüngt mit Helena und erfüllt damit symbolisch den Sinn der Renaissance. Die Regeneration des gotischen Geistes durch eine Vermählung mit dem hellenischen. Faust galt sogar jahrhundertelang als der eigentliche Erfinder der Buchdruckerkunst. Denn nach einer Überlieferung hat er die Matrizen ersonnen, mit denen die beweglichen Lettern gegossen wurden, während Gutenberg noch mit festen Holztafeln druckte. Diese Annahme wird neuerdings bestritten, aber jedenfalls hat das Volk einen gesunden Instinkt bewiesen, als es ihn zum Schöpfer jener Erfindung machte, durch die mehr als durch irgendeine andere der selbstherrliche Trieb des Menschen nach geistlicher Expansion, Nahrung und Sättigung gefunden hat. Faust verschreibt sich dem Teufel und verlangt von ihm kontraktlich, dass er ihm auf alle Fragen antwortet und immer die Wahrheit. Hier personifiziert sich der tiefste Grundzug des Zeitalters, der grenzenlose Erkenntnisdrang und zugleich der Glaube, dass es geheime Formeln gäbe, die auf alles antworten. Und wiederum hat die Legende einen sicheren Takt bewiesen, indem sie Faust als Verbündeten und Opfer des Teufels schildert und damit zutiefst ausdrückt, dass alle reine Vernunft vom Teufel ist. Und das Streben nach ihr, blinde Hoffart, geweckt durch den trügerischen Rat der Satansschlange, wie es schon auf den ersten Blättern der Bibel verzeichnet steht. Eritis sicut Deus. Ja, schon in dem Namen Faustus, der Glückliche, offenbart sich die Grundtendenz, die ein neues Zeitalter einleitet. Der Glaube, dass es in dieser Welt auf Glück ankomme und dass dieses Glück in Macht, Sinnengenuss und Wissen bestehe. Das Außerordentliche und vielleicht sogar unbewusst Geniale der goethischen Faustdichtung besteht darin, dass sie eine kompendiöse Darstellung der Kulturgeschichte der Neuzeit ist. Faust beginnt als Mystiker und endet als Realpolitiker. Faust ist die ganze Versuchung des modernen Menschen, die sich in tausend Masken und Verkleidungen anschleicht, als Alkoholismus, als Sexualität, als Weltschmerz, als Übermenschentum. Und dabei ist er der vorbildliche Unbefriedigte. In allem Einzeldasein sich wiedererkennend, qualvoll nach der Einheit der Erscheinung ringend und immer vergeblich. Die Tragödie Faust ist die Tragödie des Menschen der Neuzeit. Die Tragödie des Rationalismus, des Skeptizismus, des Realismus. Ihm zur Seite steht der Teufel. Aber Mephisto ist gar nicht böse, sondern bloß frivol, zynisch, materialistisch und vor allem geistreich. Die Erscheinung gewordene pure, kalte, sterile Intelligenz. Ein höchst differenziertes Gehirnwesen und der konsequenteste Vertreter der genialen Ich-Sucht. Das Geistreiche und nur Geistreiche ist der zerstörende Dämon im Menschen der Neuzeit. Mephisto hat den bösen Blick des Intellektualismus, des Sensualismus und des Nihilismus. Er zeigt dem ringenden Genius Fausts die ganze Welt und legt sie ihm zu Füßen. Aber betrogen muss Faust erkennen, dass diese Welt ihm nur scheinbar gehört, nämlich nur seinem Verstand, der etwas schlechthin Unwirkliches ist. Dem Menschen des Mittelalters, dessen Weltbild eng und zum Teil schief war, gehörte dieses Bild, denn es war konkret. Es war mit dem Herzen erfasst. Mit dem Ausgang des Mittelalters aber gab es keine Realitäten mehr. Die letzte große Realität, die Europa erlebt hat, war der Irrsinn der Inkubationszeit. Diese Menschen lebten noch in einer realen Welt, denn für den Irrsinnigen ist nicht, wie eine oberflächliche Betrachtung glauben könnte, alles Phantom, sondern ganz im Gegenteil, alles leibhaft und wirklich, sogar seine Träume, seine Wahnbilder, seine Wunschvorstellungen. Alles, was seitdem kam, waren verzweifelte und ergebnislose Versuche, Wirklichkeit zu erraffen. Lalle, vielen Dank fürs Lesen. Bitte, Herbert, gern geschehen. Was sagt dieser Text? Hast du mit diesem Text was anfangen können? Du hast ihn jetzt das erste Mal gelesen, Prima Vista. Also wir sind ja witzigerweise beim Faust gelandet und das ist lustig, weil das halt gerade so leider mein Thema ist. Und wenn eine Ära vorbeigeht, ich nenne das mal der erfundene Blick, ein anderer erfundener Blick wird, ist schon eine Tragik, mit der wir uns auseinandersetzen können, tragischerweise. Ich glaube, der Egon Friedell bedauert das ja auch sehr, wenn ich das richtig mitbekomme. Es hat aber auch was Erneuerndes, was vielleicht auch recht angenehm sein kann. Also die Frage, ob irgendwas möglich ist, neu kreiert oder neu geschaffen zu werden, ohne Zerstörung des Alten, ist, glaube ich, eine sehr alte, die er da anbringt. Und ich weiß es nicht. Also ich finde, es ist immer wieder eine Frage. Gibt es Transformation ohne Zerstörung? Und als Frau des 21. Jahrhunderts antworte ich darauf, natürlich gibt es Transformation ohne Zerstörung. Es hängt vom Rhythmus ab und der Dynamik. Es gibt nämlich nur Transformation. Ich lehne ja somit dann den Zustand des Nicht-Transformatorischen gänzlich ab und sage, es gibt nur Transformation. Aber man kann sich natürlich auch diesen Elementen des Opfers, der Katharsis, die in einer Gesellschaft passiert, auch der ritualisierten Katharsis, glaube ich, wie er sie da so darstellt, man kann sich dem nicht entziehen. Also es gibt Ritus und es gibt auch eine Funktion, also die Funktion vom Theater war ja immer eine sehr kathartische. Möglicherweise fehlt die jetzt, ja, das zu akzeptieren, dass es das gibt. War das jetzt eine Kritik am heutigen Theater? Nein, das war eine Kritik an der Neu- oder Postneuzeit oder in der wir uns befinden, die oft davon ausgeht, dass es so Elemente dass es das Rationale gibt und dass es Elemente wie, was er anspricht, die Herzensangelegenheiten nicht gibt. Oder falls es sie gibt, dass sie fassbar sind und dass sie manipulativ verwendbar sind. Und da sind wir ja jetzt beim Goethe oder beim Faust. Und der ja eigentlich an der eigenen Manipulation zugrunde geht. Daran, dass er eben indolent ist, daran, dass er die Empathie vergisst oder dass er gar nicht fühlt, was Empathie ist. Naja, das ist ja dann seine zweifelhafte Erlösung. Das kommt im nächsten Kapitel. Das wird er kurz dann gleich lesen. die etwas unklar ist, wieso der als Lösung überhaupt durchgeht. Aber jedenfalls ist es eben der berühmte Satz, verweile doch, du bist so schön. Das heißt, das ist der Augenblick, in dem er Empathie empfindet. Der Augenblick, den er Empathie empfindet, der Moment, also das Hinstreben auf den Moment, aber spätestens da wird das Hinstreben auf den Moment ja wieder was Manisches und wieder der Wahn, also die Suche von diesen Momenten. Und das macht, das steigert ja das Ganze wieder in den macht das Ganze wieder extremer. Und da ist wieder das statische Element. Also der Moment ist der statische Moment und das lehne ich ja ab. Also ich beschäftige mich jetzt in letzter Zeit länger mit diesem Problem, aber lustigerweise nicht mit Egon Friedell, vielleicht hätte ich das tun sollen. Und zwar, das ist eben diese starke und strenge analytische Auseinandersetzung. Also das ist immer vergangenheitsbezogen, das ist immer deskriptiv. Und dieses aus diesem Deskriptiven heraustreten wird eben nicht oder wird nur schwer anerkannt. Also das Deskriptive ist einfach wichtig, weil ja die ganzen Milieutheoretiker und das ist einfach wichtig, weil so ist es. Und wenn wir dem folgen, das ist dann alles wie so ein großer Plan, so ein How to do my career mit in 5 Schritten zum Erfolg mit Slavoj Žižek. Und das hat eher was von einem Ratgeber, als finde ich was von Lebensphilosophie. Und das finde ich auch witzig, weil es ist nicht umsonst ja so, dass das jetzt so ankommt. Also Foucault kommt jetzt einfach super an und ja, das ist quasi so, kumuliert, glaube ich, all das zusammen, was er da kritisiert. Also ich bin ja der Meinung nicht, dass wir in Zukunft nicht 15 Minutes of Fame, sondern 15 Minuten der Anonymität für uns erhaschen müssen. Und das auch, glaube ich, tun wollen und werden, so diese Intimität wieder zurückerobern und auch hinsichtlich des ständig konfrontiert Werdens mit dem, was man mal gesagt haben könnte irgendwann einmal. Das ist nämlich schon sehr auch, also das ist, durch dass das die Zeit so dokumentarisch ist und das auch so als neuen Gott verwendet, das Dokumentarische, dann ist immer wieder so die Gefahr, so was man sagt und in welchem Zusammenhang man was sagt. Also dieses, dann plötzlich muss man alles kontextualisiert sehen. Es ist ja auch alles kontextualisiert, aber keiner weiß eigentlich, wie der Kontext ist. Also jeder geht davon aus, er oder sie kennt den Kontext. Das sind so Dinge, die sehr witzig sind, weil man kann eigentlich dann irgendwann einmal gar nichts mehr sagen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, man bedient sich einer neuen Sprache. Also ich glaube, die Möglichkeit ist jetzt wieder, ich glaube einfach, es ist im Deutschen, also ich glaube, wir haben viele Chancen, so als Schriftsteller, Schriftstellerinnen hat man gerade im deutschen Sprachraum einfach wahnsinnig viele Chancen, weil wir jene Sprache sind, die sich ja dem Pathos ja abgeschafft hat oder versucht hat abzuschaffen oder dem eher ungut nähert. Und ich glaube, es ist jetzt plötzlich für uns möglich, wieder ein bisschen pathetisch zu sein und ein bisschen blumiger zu werden oder ein bisschen anders zu werden, als wir es bisher hatten. Und ich finde, man soll sich einfach Dinge wieder rückerobern, weil sie werden verwendet und sie sind auch wunderschöne Werkzeuge oft und man soll sie nicht nur dem Teufel überlassen, oder? So wie das Herr Friedell sagen würde. Sieg des Menschen über Gott. Es ist schwer, über die Empfindung hinwegzukommen, dass der Schluss des Faust eigentlich unmoralisch ist. Faust wird durch die Liebe erlöst, aber ohne zureichenden Grund. Denn hier gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine wäre, dass alle durch die göttliche Liebe erlöst werden. Dann gibt es überhaupt keine Verdammten und Faust verfällt nur deshalb nicht dem Teufel, weil ihm niemand verfällt. So aber ist es nicht gemeint, denn Goethe rezipiert mit voller Absicht das mittelalterliche Weltbild mit Himmel und Hölle, Seligkeit und Verdammnis. Es handelt sich vielmehr um den zweiten Fall, dass Faust gerettet wird, weil er ein besonders reines und frommes, Gott wohlgefälliges Leben geführt hat. Das hat er aber nicht getan. Er hat mit der Sünde und dem inneren Versucher nicht einmal gekämpft, geschweige denn in diesem Kampf gesiegt. Er hat niemals um seinen Gott gerungen. Dieser Gedanke tritt nie in seinen Gesichtskreis. Der Himmel kommt bloß am Anfang und am Schluss vor, als eine eindrucksvolle Vedute und erhabene Kulisse. Ein imposanter Farbenfleck, der im Gesamtgemälde der faustischen Seelengeschichte nicht gut entbehrt werden konnte. Was dazwischen liegt, ist pures Weltleben. Faust ist Polyhistor, Philanthrop, Lebemann, Kolonisator, Bankier, Wettermacher, Liebhaber, Ingenieur und noch vieles andere, aber niemals Gottsucher. Wie kann er da jemals erlöst werden? In den wenigen Bibelworten von der dreimaligen Versuchung Christi ist mehr Religiosität enthalten als im ganzen Faust. Es treten wohl auch an Faustversuchungen heran, aber diese Versuchungen sind keine christlichen. Fausts Konflikt ist ein philosophischer, gelehrter, mondäner, der typische Konflikt des modernen Menschen. Dass er vom Dichter als der tragische Konflikt, als die Tragödie der ganzen Menschheit dargestellt wird, ist sehr charakteristisch. Hier riecht man 18. Jahrhundert, Common Sense, reine Vernunft, kurz das ganze einseitig nach Bildung und Erkenntnis orientierte Weltbild des Klassizismus und sogar 19. Jahrhundert. Aktivismus, Technokratie, Imperialismus. Denn womit krönt Faust schließlich sein Lebenswerk? Er trocknet Sümpfe aus. Vom theozentrischen zum geozentrischen Weltbild. Sieg des Menschen über die Natur. In diesen Akkord klingt der Faust aus. Und mit diesem schließt auch die Tragödie der Neuzeit. An ihrem Beginn steht, ebenso wie am Beginn des Faust, der Sieg des Menschen über Gott, nämlich die Entdeckung der weltgesetzgeberischen Selbstherrlichkeit des Menschen, seiner auf Sinne und Verstand gegründeten Allmacht. In einem lateinischen Epigramm sagt Agrippa von Nettesheim, der Goethe mehr als einen Zug für seinen Faust geliefert hat, Agrippa ist ein Philosoph, ein Dämon, Heros, Gott und alles. Es ist eine sehr äußerliche, sehr oberflächliche Ansicht, dass zu Anfang der Neuzeit aufgrund der astronomischen Entdeckungen das anthropozentrische Weltbild aufgegeben worden sei. In Wahrheit verhielt es sich gerade umgekehrt. Das Weltgefühl des Mittelalters, das ganz im Außermenschlichen, in Gott, im Jenseits, im Glauben, im Unbewussten verankert war, wird abgelöst von einem Weltgefühl, das im Menschlichen, im Nurmenschlichen, im Diesseits, in der Erfahrung, im Verstand, im Bewusstsein wurzelt. Der Mensch, das Maß aller Dinge, tritt an die Stelle Gottes, die Erde an die Stelle des Himmels, das Weltbild, das bisher theozentrisch war, wird erst jetzt anthropozentrisch und geozentrisch. Das Irdische, bisher mit Misstrauen und Geringschätzung betrachtet, wird erst jetzt legitim Realität, schließlich alleinige Realität. Und während die Erde in den astronomischen Experimenten und Systemen zum winzigen Lichtfleck herabsinkt, wird sie in den Herzen und Köpfen der Menschen zum alles beherrschenden Zentrum, zum allein wichtigen, allein wirksamen, allein bewiesenen, allein wahren, zum Mittelpunkt des Weltalls. Der Augustinermönch. Wir können uns heute kaum mehr eine Vorstellung davon machen, welchen ungeheuren Auftrieb diese neue Erkenntnis, die sich vorerst nur als ein allgemeines, dunkles Grundgefühl geltend machte, den damaligen Menschen verlieh. Eine tiefe Heiterkeit und Daseinslust erfüllte die ganze Epoche. Wenn man die einzelnen kulturgeschichtlichen Zeitalter auf ihre allgemeine Stimmung und Temperatur, ihr Kolorit und Ambiente hin betrachtet, so wird man zumeist an irgendeine Tageszeit und Witterung erinnert werden. So hat man zum Beispiel beim ausgehenden 18. Jahrhundert, dem Zeitalter unserer Klassiker, die Impression eines gemütlichen, schummerigen Spätnachmittags. Es ist die beste Zeit, zum Fenster hinauszusehen und bei Kaffee und Pfeife zu plaudern. Die Inkubationszeit haben wir mit einer Polarnacht verglichen. Wir könnten auch sagen, sie wirke wie eine sternenklare und doch gruselige Winternacht. Alles ist schattenhaft, transparent, unwirklich wie die Bilder einer Zauberlaterne. Jenes anbrechende 16. Jahrhundert aber war wie ein kühler, frischer Sommermorgen. Die Hähne krähen, die Luft sinkt, die ganze Natur dampft von duftendem Leben, alle Welt ist prachtvoll ausgeschlafen und reckt sich tatenlustig dem Tagwerk und der Sonne entgegen. Ein vulkanischer Wagemut, eine edle Neugier und Wissbegierde durchbrauste die Köpfe und Herzen. Man forschte nach dem Fabelland Indien und lernte etwas viel Märchenhafteres kennen. Einen ganzen Weltteil mit Dingen, wie sie bisher noch keine Fantasie geträumt hatte. Man suchte den Stein der Weisen und fand etwas viel Wertvolleres, die Kartoffel. Man bemühte sich um das Perpetuum mobile und entschleierte ein viel größeres Geheimnis, den ewigen Lauf der Gestirne. Aber während man draußen so große Dinge entdeckte, machte ein junger Augustinermönch eine noch viel wichtigere Entdeckung im Innern des Menschen, die mehr wert war als Goldsand, Tabak und Kartoffeln, als Druckerpresse, Schießpulver und alle Astronomie. Er wies seinen Brüdern den Weg, wie sie das Wort Gottes wiederfinden könnten und die Freiheit eines Christenmenschen. Sechstes Kapitel, die deutsche Religion. Das Einzige, was uns an der Reformation interessiert, ist Luthers Charakter, und er ist auch das Einzige, was der Menge wirklich imponiert hat. Alles Übrige ist nur ein verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt. Goethe. Gott und die Völker. Inhalt und Zweck aller schöpferischen Tätigkeiten besteht in nichts anderem als in dem Nachweis, dass das Gute, der Sinn, kurz Gott, in der Welt überall vorhanden ist. Diese höchste, ja einzige Realität ist immer da, aber meist unsichtbar. Der Genius machte sie sichtbar. Dies ist seine Funktion. Man nennt ihn daher mit Vorliebe Gott erfüllt. Diese Tatsache Gott erfüllt ihn derart, dass er sie überall wiederfindet, wiedererblickt, wiedererkennt. Dieses Wiedererkennen Gottes in der Welt ist die eigentümliche Fähigkeit und Begabung jedes großen Menschen. Jeder Mensch trägt seinen Gott und seinen Teufel in sich. In deiner Brust sind deines Schicksals Sterne. Dieses durch überhäufiges Zitieren bereits völlig abgeplattete Wort ist sehr tief und aufschlussreich, wenn man es richtig versteht. Gott regiert die Welt nicht draußen, sondern drinnen, nicht mit Schwerkraft und chemischer Affinität, sondern im Herzen der Menschen. Wie deine Seele ist, genauso wird das Schicksal der Welt sein, in der du lebst und handelst. Dies wird deutlicher als beim Einzelnen, bei ganzen Völkern. Sie alle haben sich ihre Welt gemacht und so, wie sie sie gemacht hatten, mussten sie sie dann erleiden. Der Mensch kann zu vielerlei Göttern beten, und zu welchen er betet, das ist entscheidend für ihn und seine Nachkommen. Der Wilde tanzt um seinen Holzklotz, den er Gott nennt, und richtig, die Welt ist auch wirklich nicht mehr als ein dummer, toter Holzklotz. Die Ägypter vergötterten die Sonne, die Tiere, den Nil, die ganze heilige Natur und blieben daher dazu bestimmt, immer nur ein großes Stück Natur zu bleiben, fruchtbar und tätig, aber stumm und überall gleich. Es gibt keine ägyptischen Individuen. Die Griechen, verspielt und leichtsinnig, schufen sich eine Galerie von schönen, faulen, lüsternen und verlogenen Menschen, die sie Götter nannten und gingen an diesen ihren Göttern zugrunde. Der Inder, tief überzeugt von der Sinnlosigkeit und Unwirklichkeit des Daseins, beschloss, fortan nur noch an das Nichts zu glauben. Und sein Glaube wurde Wahrheit. Durch den Wandel der Geschichte, unberührt, war und ist dieses herrliche Land ein riesiges Nichts. Man sagt häufig, das Christentum habe die Völker des Abendlandes einem gemeinsamen Glauben zugeführt. Aber ist dem wirklich so? An der Oberfläche mag es wohl so aussehen, aber blickt man tiefer, so muss man sagen, auch heute gibt es Nationalgötter und Nationalschicksale wie im Altertum. Dies ist es, was die Völker auch jetzt noch am tiefsten voneinander trennt. Nicht Rasse, nicht Kostüm und äußere Sitte, nicht Staatsform und soziales Gefüge. Gerade in diesen Dingen sind die zivilisierten Nationen so ziemlich gleich geworden. In Griechenland und Irland, in Portugal und Schweden trägt man Zylinder und Boas, liebt man die Musik und Straßenreinigung, hat man mehr oder weniger dieselben Anschauungen über Parlamentarismus, Feldbau, gesellschaftliche Etikette. Aber der Gott ist überall ein anderer. Es ist wahr, sie sind alle Christen. Aber das ist ja gerade die ungeheure Macht und Lebenskraft des Christentums, dass es jederzeit und jedem Volke etwas zu sagen hat, dass es eine Form besitzt, in die alle Gedanken und Gefühle sich einordnen lassen. Es wäre niemals Weltreligion geworden, wenn es in einer Bagatelle von 1900 Jahren sich ausleben könnte. Welche Gemeinsamkeit besteht zwischen dem Absurditätsglauben Tertullians und dem fast mathematischen Rationalismus Calvins oder zwischen der Lehre der Satanisten und dem höchst familiären Verhältnis, das der Quäker zu seinem Gott hat? Und kann man es mit einem bloßen Zufall, mit der diktatorischen Laune eines Louis Quatorze und Cromwell erklären, dass Frankreich dem Papismus zurückgegeben wurde und England reformiert blieb? Der Gott Frankreichs war eben absolutistisch und der Gott Englands puritanisch. Die vier Komponenten der Reformation. Wir haben im vierten Kapitel die Behauptung aufgestellt, es habe im Grunde nur eine italienische Renaissance gegeben und die Renaissance aller übrigen europäischen Länder trügen diesen Namen nur in einem sehr übertragenen und uneigentlichen Sinne. Mit derselben Berechtigung können wir sagen, die Reformation sei in Wurzel und Wesen ein deutsches Phänomen gewesen, während alle anderen Reformationen, die englische, die französische, die skandinavische, die ungarische, die polnische, nur dessen Dubletten oder Karikaturen darstellen. Moritz Heimann macht in einem seiner Essays die feine Bemerkung: Das deutsche Volk nimmt die ideellen Dinge nicht als Fahne wie andere Völker, sondern um einige Grade wörtlicher als sie und die realen um ebenso viel zu leichtsinnig. Hiermit ist haarscharf die Seelenhaltung gekennzeichnet, die die deutsche Nation während der ganzen Reformationsbewegung einnahm. Sie hat sich die Schlachtparolen, die ihre religiösen Führer damals ausgaben, mit einer Wörtlichkeit zu eigen gemacht, die bis zum Eigensinn und zum Missverständnis, ja zur Umkehrung der ursprünglichen Tendenz ging, und sie hat gleichwohl in seltsamer Paradoxie bei der Übersetzung dieser neuen Normen in die politische Wirklichkeit eine Fahrlässigkeit gezeigt, die in Erstaunen setzt. Sie nahm mit einem Wort die geistige Reformation zu kompakt und die praktische Reformation zu leicht und befand sich damit, sehr zu ihrem Nachteil, in der Mitte zwischen jenen beiden anderen Bewegungen des Zeitalters, die welthistorisch wirksam geworden sind. Dem angelsächsischen Calvinismus, der mit beispielloser Energie und Konsequenz eine ungeheure Umwälzung der gesamten politischen, sozialen und wirtschaftlichen Praxis ins Werk gesetzt hat, und dem romanischen Jesuitismus, der mit ebenso bewundernswerter Seelenkraft und Geistesstrenge eine moralische und intellektuelle Wiedergeburt ins Leben gerufen hat. Der Deutsche war eben auf seiner damaligen Entwicklungsstufe noch nicht reif genug, um erfolgreich und folgerichtig historisch zu handeln. Er konnte, traumschwer und zukunftsschwanger, aber chaotisch und entschlussschwach, bloß gewaltige neue Anregungen geben, deren Früchte andere geerntet haben. Alle die weltbewegenden Gedanken, die dem Zeitalter der Reformation ihr Gepräge gegeben haben, sind auf deutschem Boden geboren worden. Mit ihren Wirkungen gingen sie ins Ausland. Die deutsche Reformation war nichts weniger als eine einheitliche Bewegung. Sie war die Resultante aus mindestens 4 Komponenten. Die erste, die sehr oft für die einzige gehalten wird, war religiös. Sie vereinigte sich aber von allem Anfang an mit einer zweiten, ebenso starken, der nationalen. Man wünschte nicht länger, von Rom aus dirigiert zu werden. Die Kirche sollte nicht welsch, sondern deutsch sein. Und man wollte nicht mehr, dass einem fremden Souverän, denn das war politisch genommen der Beherrscher des Kirchenstaats, ein großer Teil der Steuergelder zufließe. Und hier tritt bereits die dritte Komponente in Erscheinung, die wirtschaftliche, die eine sehr große Ausdehnung besaß, denn in ihr flossen alle jene Strömungen zusammen, die nach dem Muster der urchristlichen Zustände einschneidende Korrekturen des sozialen Gefüges herbeizuführen suchten. Und schließlich trat dazu noch als vierter Faktor die Gärung in den wissenschaftlichen Kreisen. Der Humanismus, das Erwachen der gelehrten Kritik. Diese Komponente war verhältnismäßig die schwächste, doch darf man ihre Bedeutung nicht unterschätzen, denn sie hat in dem ganzen Kampfe die Methoden, das Material, die geistigen Waffen geliefert. Das Gemeinsame aber, das alle diese verschiedenartigen Richtungen zu einer Einheit verknüpfte, war die Berufung auf das Evangelium. In der Bibel stand nichts von Klöstern und Mönchen, Prälaten und Bischöfen, Messen und Wallfahrten, Beichten und Ablässen. Hier knüpfte die religiöse Reformation an. Nichts von einem römischen Oberhirten. Hierauf stützte sich die nationale Reformation. Nichts von Fischereiverbot und Waldschutz, Zehnten und Frondienst. Von hier leitete die soziale Reformation ihr Recht her. Und überhaupt nichts von all den Dogmen, die die Kirche in mehr als tausendjähriger Arbeit aufgebaut hatte. Hier setzte die Minierarbeit der philologischen und historischen Forschung ein. Die Nachtigall von Wittenberg. Das dunkle oder klare, bewusste oder unbewusste Vorgefühl einer großen Umwälzung und Umwertung erzeugte in nahezu allen Kreisen der Nation eine ungeheure und vorwiegend freudig gefärbte Spannung. In zahlreichen Schriften der Zeit kehrt das Bild von der Morgenröte wieder, am schönsten in Hans Sachsens berühmtem Gedicht »Die Wittenbergische Nachtigall«. »Wacht auf, es nahet sich dem Tag. Ich höre singen im grünen Hag die wonnigliche Nachtigall. Ihr Lied durchklinget Berg und Tal. Die Nacht neigt sich gen Okzident, der Tag geht auf von Orient. Die rotbrünstige Morgenröte durch die trüben Wolken geht, daraus die lichte Sonn tut blicken, der Mond tut sich herniederdrücken. In einem Drama, das denselben Titel führt, lässt Strindberg Ulrich von Hutten seine weltbekannten Worte »Die Geister erwachen, es ist eine Lust zu leben« durch den Ausruf ergänzen »Oh, jetzt kommt etwas Neues«. Was war nun dieses Neue? Es war Martin Luther. Es gibt vielleicht keine zweite Persönlichkeit in der Weltgeschichte, über die so widerstreitende Ansichten geherrscht haben und noch herrschen, wie über den Gegenpapst von Wittenberg. Katholiken haben ihn begeistert gepriesen und Protestanten haben ihn leidenschaftlich verabscheut. Atheisten haben ihn für einen geistigen Erretter und fromme Männer haben ihn für einen Religionsverderber erklärt. Den einen gilt er als der deutsche Catilina, den anderen als der größte Wohltäter der Menschheit. Goethe sieht in ihm ein Genie sehr bedeutender Art, Nietzsche einen auf den Raum seiner Nagelschuhe beschränkten Bauer. Schiller nennt ihn einen Kämpfer für die Freiheit der Vernunft, Friedrich der Große einen wütenden Mönch und barbarischen Schriftsteller. Man hat zu beweisen versucht, dass er ein Fresser, Säufer, Lügner, Fälscher, Schänder, Luetiker, Paranoiker, Selbstmörder gewesen sei und deutsche Künstler haben ihn mit einem Strahlenkranz ums Haupt gemalt. Gut, vielen Dank fürs Lesen zunächst. Bitteschön. Ein schwieriger Text, muss man sagen, zum Vorlesen. Ein toller Text, aber schwierig zum Vorlesen, vor allem um 10 Uhr in der Früh. In mehrfacher Hinsicht schwieriger Text, ja. Weil zum Beispiel so locker wie er mit dem Begriff der Nationalitäten und deren Charaktereigenschaften umgeht, das täte man heute nicht mehr. Ja. Naja gut, man muss natürlich in Betracht ziehen, wann dieser Text oder zu welchem Zeitpunkt er erschienen ist bzw. geschrieben wurde, und dann versteht man vieles. Weißt du, wenn man das Kapital liest, Marx würde heute aus der Erfahrung der Geschichte bestimmte Dinge auch nicht mehr so schreiben. Nicht? Friedel war in einiger Hinsicht eine Art Vorgänger von dir. Bist du dir dessen bewusst? Also ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber ich habe ja seine Schriften übers Theater gelesen und die habe ich geliebt, und seine Herangehensweise an die Kunstform Theater, die hat mir persönlich sehr getaugt, beziehungsweise taugt mir immer noch. Vor allem auch sein, obwohl er selbst Theaterkritiker war, aber sein doch sehr sarkastischer Blick auf den Beruf des Theaterkritikers. Und er schreibt einmal diesen tollen Satz, dass es von allen schlimmen Theaterberufen einen gibt, das ist der schlimmste Beruf, und das ist der des Kritikers. Und ich finde den so toll, weil das kann man jedem Kritiker, jedem Theaterkritiker so ein bisschen so hinwerfen und sich damit auch an den schlechten Theaterkritiken, die man jemals bekommen, also rächen sozusagen. Ja, das ist ein Punkt, aber es geht noch weiter. Nämlich auch zum Beispiel das Selbstverständnis als Volksbildner, das Friedel ganz stark hatte. Mhm. Er hat auch ähnlich wie du Live-Abende gemacht, wo er auf der Bühne gestanden ist und ja, sich verbreitet hat über seine Philosophie. Er war ja eigentlich promovierter Philosoph, nicht Kunsthistoriker. Mhm. Ja, schau, das Problem ist, und da sind wir bei einem Punkt angelangt, wo ich sozusagen mit Bedauern ein bisschen in die Geschichte oder in die Vergangenheit blicke. Ja, man muss vorsichtig sein. Also die Dinge zu verklären ist oft gefährlich, aber auch die Dinge sozusagen zu nüchtern zu sehen ist auch gefährlich. Also ich finde es schade, dass es diese Form der Volksbildungsabende, die es ja Einstein gemacht hat in Wien, in der Urania, die Karl Kraus gemacht hat, die Friedel gemacht hat, die ja sehr viele Leute gemacht haben, die gab es sogar noch in gewisser Weise auch zum Beispiel im Bereich der Musik durch die sogenannten Arbeiter-Symphoniekonzerte in den späten 20er und ersten 30er Jahren in Wien. Und da muss man sich vorstellen, da waren tausende Leute sind dorthin gekommen, um zum Beispiel den Anton Webern zu hören. Also der Anton Webern, der mit der Arbeiterbewegung überhaupt nichts am Hut hatte, ja. Und der, wenn jemand gesagt hat, Genosse Webern, darauf geantwortet hat, wenn schon Genosse, dann bitte Genosse von Webern. Also diesen Schmäh hatte er noch, ja, dass da tausende Leute hingegangen, um Neues über die Musik, über die neue Musik, über die Zwölftonmusik zu erfahren. Ja. Und diese Dinge, also eben wie du auch sagst, Friedel, dass der Bildungsabende gemacht hat, ja, das gibt es heute nicht mehr. Und man muss auch dazu ganz, ganz klar sagen, zu Friedels Zeiten, sagen wir jetzt in den 20er Jahren oder in den ersten 30er Jahren, sind natürlich hundertmal mehr Leute zu solchen Abenden gekommen als heute, nicht? Es sind in diesem Text durchaus, also wie eingangs schon kurz angesprochen, einige Sachen, ja, würde man heute so nicht mehr sagen, weil wir den Begriff der Political Correctness inzwischen kennengelernt haben, und das natürlich mit gutem Grund. Jein. Also ich finde, manchmal wird es ein bisschen übertrieben, diese Geschichte mit der Political Correctness, finde ich. Aber natürlich, bestimmte Dinge kann man heute logischerweise nicht mehr so sagen, aber man muss sie erläutern. Also es gibt viel, egal in welchem Umfeld du dich bewegst, ja, Goethe wird natürlich hier ausführlich zitiert. Wenn man auf Goethes Leben schaut, dann wird ihm zum Teil schlecht, was er als Politiker verbrochen hat, muss man schon sagen, nicht? Ja, das kann man aber auch so sagen, würde ich einmal behaupten. Also den Text jetzt zu analysieren fällt mir schwer, weil ich da zu wenig firm bin jetzt im Detail, was die historischen Fakten betrifft, nicht? Im Großen und Ganzen ist es so, dass Friedel ja eben die Tatsache, dass es ein objektives Geschichtsbild überhaupt geben könnte, grundsätzlich bestritten hat. Also nicht mal in Frage gestellt, sondern gesagt, es gibt es nicht. Mhm. Deswegen versuche ich es auch erst gar nicht, sondern ich schreibe ganz explizit meine subjektive Wahrnehmung davon. Mhm. Auch dieser Ansatz kommt mir eigentlich bei dir wieder unter, habe ich den Eindruck. Ja, jein, also es ist sicher so, dass ich versuche, und das hat sich als für mich persönlich jetzt als richtiger Weg erwiesen in den letzten Jahren, schon sehr viel aus persönlicher Erfahrung in meine Arbeit einfließen zu lassen. Also sehr viel persönliche Erfahrung einfließen zu lassen und auch sehr viel aus meiner persönlichen Erfahrung heraus zu entwickeln. Ja. Also das heißt, ich bin schon ein Mensch, der mit ziemlich offenen Augen durchs Leben geht. Ja. Und der entscheidende Punkt oder die entscheidende Frage ist immer, welche Konsequenzen zieht man aus dem, was man sieht oder was leitet man davon ab, zum Beispiel politisch, gesellschaftlich, historisch. Ja. Und da gibt es vielleicht Überschneidungen, wobei ich doch eher zu einer anderen Geschichtsauffassung tendiere. Ich glaube schon, dass es sozusagen so eine Art objektive Sicht der Dinge gibt. Also da komme ich eher natürlich dadurch, dass ich mich sehr viel mit Marx beschäftigt habe. Also Marx schreibt ja im Kapital, dass es, wenn man die Geschichte, die Entwicklung des Kapitalismus zum Beispiel mit einer naturwissenschaftlichen Methode betrachtet, sozusagen die Möglichkeit gibt, objektiv Entwicklungen zu analysieren, herauszukristallisieren und aus dieser objektiven Sicht der Dinge auch Rückschlüsse auf die Zukunft zu ziehen. Also das war, was Marx postuliert hat. Und das ist schon was mir ein bisschen näher liegt als Friedel, weil wenn ich mir heute das Kapital anschaue, also vor allem den 23. Band, also den ersten Band, der 23. in der Marx-Engels-Ausgabe, den ersten Band des Kapitals, wenn ich mir das anschaue, 1867 erschienen, und wie sich der Kapitalismus in diesen letzten 140 Jahren entwickelt hat, dann muss ich sagen, dann war Marx fast sowas wie ein Hellseher. Ja? Aber er war natürlich kein Hellseher, sondern er hat aufgrund bestimmter, wie er sagt, objektiver Entwicklungen Voraussagen machen können, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln wird wahrscheinlich. Und da hat er in vielen Punkten leider recht behalten. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Lale Rodgar-Kiadara und Kurt Palm. Die nächste Ausgabe dieser Sendereihe können Sie Donnerstag, den 9. Juli 2009, wie immer 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.